und nochmal diesem spannenden Moment da entgegenzufiebern. Und da freue ich mich sehr, weil auch ich ein bisschen entspannter geworden bin, im Laufe der Zeit mit solchen Dingen umzugehen. Und das ist eine ganz große Würdigung dieses Filmes. Und ja, das ist schon schön, auch weil in Deutschland das ja zum Teil sehr kritisch und sehr argwöhnisch auch beobachtet wurde. Und wenn man dann so ein klares Ja von so einer Academy hat, die einfach, ja, das ein, uns freut das riesig. Und ob wir das jetzt gewinnen oder nicht, das ist 1:5 die Chancen und wir drücken natürlich die Daumen. Das sagt Sebastian Koch. Und auf die Oscar-Nacht, auf die blicken wir mit Spannung. Und den Film Nebel im August, den kann man am Sonntagabend um 22 Uhr im ZDF sehen. Vielen Dank für das Corso-Gespräch. Danke.